freut euch, ihr auserwählten Seelen. Die Freude gründet sich in Jesu Herz. Dies Labsal kann kein Mensch erzählen. Die Freude steigt auch unterwärts. Zu denen, die in Sündenbanden lagen, die hat der Held aus Juda schon zerschlagen. Ein David steht uns bei, ein Heldenarm macht uns von Feinden frei. Wenn Gott mit Kraft die Herde schützt, wenn er im Zorn auf ihre Feinde blitzt, wenn er den bitteren Kreuzes Tod vor sie nicht scheut, so trifft sie ferner kaum einen Not. So lebet sie in ihrem Gott erfreut, hier schmecket sie die edle Weine und hoffet dort vollkommene Hilfe.